Früher war dies wohl der Fall, sagte Lanyon. Aber ich will dir offen gestehen, Utterson, während der letzten Jahre ist mir Jackals ganze Art und Weise ein Rätsel gewesen. Irgendetwas ist nicht ganz richtig mit dem Mann. Ich weiß nicht, was es ist. Es scheint mir manchmal, als ob er seinen Verstand verlöre. Natürlich nehme ich immer noch großes Interesse an allem, was ihn betrifft, schon unserer alten Bekanntschaft wegen. Ich sehe ihn aber, wie gesagt, sehr wenig. Seine verkehrten Ansichten über wissenschaftliche Dinge würden allein genügen, um Dämon und Phintias zu verfeinden. Lanyon sprach diese letzten Worte in einem Tone ungewohnter Erregung, fast mit einer gewissen Gereiztheit aus. Utterson fühlte sich etwas erleichtert. »Ach«, sagte er bei sich, »Sie haben sich über irgendeine wissenschaftliche Frage gezankt. Gott sei Dank, dass es nichts Schlimmeres ist.« Nach einigen Minuten Stillschweigen fragte er Lanyon, »Kennst du einen gewissen Hyde, einen Bekannten, einen Protégé von Jackal?« »Hyde«, wiederholte Lanyon. »Nein, ich habe nie von ihm gehört.« Das war also alles, was Utterson erfahren konnte. Alle Aufklärungen, die er mit sich nach seinem dunklen, einsamen Hause brachte. Schlaflos wälzte er sich die ganze Nacht in seinem großen Bett herum, von traurigen Gedanken, von furchtbaren Ahnungen gequält. Die Kirchenuhr schlug die 6. Morgenstunde. Bis dahin hatte er nur das wirklich Tatsächliche in Betracht genommen. Jetzt aber entrollten sich vor seiner erhitzten Fantasie Bilder, die ihn mit Grauen und Entsetzen erfüllten. Alles, was ihm Enfield erzählt hatte, stand jetzt hell und deutlich vor ihm, wie ein Gemälde. Er sah die hell erleuchteten einsamen Straßen der großen Stadt. Er sah die Gestalt eines Mannes mit unheimlicher Hast dahinschreitend. Er sah das Kind, das ihm entgegenlief. Jetzt stießen sie aneinander. Das Kind fiel und das Scheusal schritt grausam über den schwachen Körper hinweg. Dann sah er ein großes, reich möbliertes Zimmer. Dort lag sein alter Freund, Henry Jekyll, ruhig schlafend und lächelnd in seinen Träumen. Jetzt öffnete sich die Tür. Die Gardinen des Bettes wurden zurückgeschlagen. Der Schläfer erwachte und vor ihm stand eine finstere Gestalt, die ihm befahl, aufzustehen und ihm zu folgen. Diese Gestalt, erst in der Straße, dann in Jekylls Schlafzimmer, wich keinen Augenblick aus Uttersons Vorstellung. Er sah sie, wie ein wüstes Phantom, wie sie leise und unheimlich nachts durch die Häuser schlich. Er sah sie, wie sie mit wilder Hast durch die nächtlichen Straßen eilte. An jeder Ecke kam ein kleines Mädchen gelaufen, das das Ungeheuer zu Boden warf und zertrampelte. Und doch konnte er das Gesicht des Unholds nicht erkennen. Die Züge verschwammen wie ein Nebelbild. Utterson konnte es nicht länger ertragen. Er sprang aus dem Bett mit dem festen Vorsatz, nicht eher zu rasten noch zu ruhen, bis er Hyde gefunden habe. Wenn er ihn nur einmal sehen könnte, sagte er sich, so würde sich das ganze Geheimnis aufklären. Vielleicht ganz und gar verschwinden, wie dies so oft geschieht, wenn man sich nur Mühe gibt, einer Sache auf den Grund zu gehen. Er würde vielleicht etwas entdecken, was ihm Jekylls seltsame Zuneigung zu Hyde oder das geheimnisvolle Band, das die beiden vereinigte, erklärte, das ein Licht auf Jekylls merkwürdiges Testament werfen könnte. Auf alle Fälle wollte er das Gesicht dieses Menschen ohne menschliches Gefühl sehen. Das Gesicht, das selbst in dem ruhigen, phlegmatischen Enfield eine Empfindung unauslöschlichen Abscheus hervorgerufen hatte. Von diesem Augenblick an verging kein Tag, an dem Utterson nicht zu irgendeiner Zeit in der Nähe der unheimlichen Tür zu sehen war. Er war dort morgens in aller Frühe, ehe er auf sein Büro ging. Er war dort in der Mittagsstunde, im Gedränge der lebhaften Straße. Und wieder des Nachts, wenn das blasse Mondlicht die nebelbedeckte Stadt gespenstisch erleuchtete. Zu jeder Stunde, bei jedem Wetter, sah man den Advokaten auf seinem Posten. »Ich will ihn kennenlernen, und sollt ich Jahre warten«, sagte er sich. Und endlich wurde seine Ausdauer belohnt. Es war in einer schönen, kalten Winternacht. Die Straßen waren reingefegt, wie ein Ballsaal. Die Laternen brannten hell. Ihre Flammen, von keinem Winde bewegt, warfen die Schatten scharf und deutlich auf das Pflaster. Nach 10 Uhr, als die Läden geschlossen waren, wurde die kleine Straße recht still und öde. Nur von fern hörte man das dumpfe Brausen der mächtigen Stadt. Selbst das kleinste Geräusch war in der nächtlichen Stille deutlich vernehmbar. Utterson war erst wenige Minuten auf seinem Posten, als er nicht weit von sich leise, eilige Schritte hörte. Er hatte sich während seines nächtlichen Wachehaltens an das eigentümliche Geräusch gewöhnt, das der regelmäßige Schritt eines Fußgängers in der Mitte der Nacht hervorruft. Ganz deutlich und entschieden ist dieses Geräusch aus dem verwirrten, fernen Lärmen der Stadt herauszuhören.